Wenn es Ihnen leicht fällt, umgehend Entscheidungen zu treffen, trainieren Sie es, auf Ihr Bauchgefühl zu hören und völlig darauf zu vertrauen, ganz egal, was Ihr Kopf brüllt. Kommen Sie zur Ruhe, spüren Sie die Antwort in sich und trainieren Sie, dem ersten sicheren Impuls zu folgen. Egal zu welchem Typ Sie gehören, bitte reiten Sie nie wieder darauf herum, wie schlecht Sie darin seien, Entscheidungen zu treffen. Streichen Sie den Satz »Ich weiß es nicht« aus Ihrem Vokabular und ersetzen Sie ihn durch »Das werde ich schon früh genug wissen«. Beschließen Sie, jemand zu sein, der schnelle, smarte Entscheidungen fällt. Dann ist das auch so. Drittens. Schaffen Sie den Verhandlungsspielraum ab. Als ich beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören, bedeuteten Gedanken wie »Was kann es schon schaden, ein einziges Mal zu ziehen?« dass ich geliefert war. Unsere Entscheidungen müssen wasserfest sein. Sonst gelingt es, den Ausreden durch die winzigen Risse in unserer Entschlossenheit zu dringen. Sonst ist alles im Eimer, bevor wir wissen, warum. Entscheidungen stehen nicht zur Verhandlung. Ihr altes Ich ist Vergangenheit. Ich meine dieses Ich, das sich noch nicht dafür entschieden hat, richtig durchzustarten. Bleiben Sie in der Gegenwart und schauen Sie nicht eine Sekunde zurück. Ziehen Sie es bloß nicht in Erwägung, von Ihrer Entscheidung abzuweichen. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihr neues Ich. Man trifft Entscheidungen, um keine Zeit mehr zu verschwenden und voranzukommen. Man trifft sie nicht, um sich Ausreden zu überlegen, wie man sich wieder elegant aus der Sache herauswinden kann. Mir half folgende Überlegung. Ich gehe jetzt nicht nach Hause und erwäge, eine Zigarette zu rauchen. Genauso wie ich jetzt nicht nach Hause gehe und erwäge, Pferdeberuhigungsmittel zu schnupfen. Es steht gar nicht zur Debatte, Pferdeberuhigungsmittel zu schnupfen, weil ich keine Pferdeberuhigungsmittelschnupferin bin. Und deshalb steht es auch nicht mehr zur Debatte zu rauchen. Denn ich bin ja jetzt nicht Raucherin. Viertens. Bleiben Sie hartnäckig. Früher schrieb ich Artikel für ein Unternehmensmagazin und interviewte super erfolgreiche Firmengründer. Auf die Frage nach ihrem Erfolgsgeheimnis antwortete die überwältigende Mehrheit Beharrlichkeit. Also, seien Sie der Letzte, der noch steht. Zermürben Sie alle Hindernisse, Ausreden, Ängste und Zweifel, bis Sie schließlich sagen, »Du schon wieder? Herrgott, nochmal, okay, ich ergebe mich.« Und nun verschwinde. Träume zu verwirklichen, ist wie ein Kind zur Welt zu bringen. Die Zeugung macht Spaß. Hoffentlich. Und dann durchlebt man eine unfassbare Zeit voller Furcht und Aufregung. Voller Träume und Pläne mit Übelkeitsattacken und Gewichtszunahme. Man durchlebt »Ich drehe durch« Gedanken und »Ich bin großartig« Gedanken und Figurveränderungen, bis man sich selbst nicht mehr wiedererkennt. Auf dem Weg zur Geburt wischt man das eigene Erbrochene weg und massiert sich den schmerzenden Rücken. Man entschuldigt sich bei all den Menschen, denen man unter Hormoneinfluss fast den Kopf abgerissen hätte. Doch man bleibt auf Kurs, weil man weiß, dass dieses Baby der Knaller wird. Und schließlich, wenn man gerade das Licht am Ende des Tunnels erblickt, setzen die Wehen ein. Die Innereien verdrehen sich, schnüren einem die Luft ab und zwingen einen dazu, zusammengekrümmt durch die Gegend zu stolpern. Man atmet, betet und flucht. Und genau dann, wenn man meint, die Schmerzen könnten überhaupt nicht mehr schlimmer werden, schiebt sich ein riesiger Babykopf durch eine kleine Körperöffnung. Ein unbegreifliches Wunder. Um ihr Leben auf den Kopf zu stellen und etwas ganz Neues daraus zu machen, muss ihr Glaube an Wunder und an sich selbst größer sein als ihre Angst. Wie hart oder leicht der Geburtsvorgang auch sein mag, sie müssen bereit sein zu fallen, wieder aufzustehen und idiotisch auszusehen, zu weinen, zu lachen, Chaos zu verursachen, wieder aufzuräumen und nicht aufzugeben, bis sie am Ziel sind, egal was passiert. Fünftens. Lieben Sie sich selbst. Sie können alles schaffen.